Wir sind und könnten sehr aktiv, was diese Nacht zu sagen. Fragt nicht nach neuen alten Werten. Seht, was es nicht zählt, nur ein Gefühl. Die Nacht gehört uns bis zum Morgen. Wir spielen jedes Spiel, was diese Reise nun noch sehen. Das Dunkel passt uns allein. Allein als Emotionen, Illusionen, Sensationen. Junge Räumer tanzen anders als die anderen. Sie lieben ihre Schwestern lieber als den Rest der Welt. Frag junge Rema, kennt ihr die Sonne noch? Sie kennt die Sorgen. Junge Rema, die Nacht ist jung wie ihr, vergesst das Morgen. Und ballen nuovo porta in le bianchi della città. Ci vediamo, troviamo che cosa si fa. Siamo alla fine del viaggino. C'è sempre